Der Eindruck von Adorno und Horkheimer und ihresgleichen war sicher ungerecht, aber er drängte sich auf. Benjamin dagegen, in der unscheinbaren Besprechung eines Werkes über die Mietskasernen in Berlin. Nachdem er dem Autor Hegemann zunächst höchstes Lob für seine materialreiche Darlegung spendete, hat er doch einen Einwand. Gewiss, wir leben in diesen Mietskasernen. Aber hier ist ja nicht die Rede von dem, was ist, sondern von dem, was war. Und da dürfte schon hin und wieder der kühle Wind des Gewesenen lindernd durch die überhitzte Atmosphäre der Verhandlung streichen. Selbst beim Weltgericht müsste es einen mildernden Umstand abgeben, dass alles schon so lange zurückliegt. Denn der Zeitlauf selbst ist ein moralischer Vollzug. Nicht im Vorrücken des Heute zum Morgen, aber den Umschlag des Heute ins Gestern. Gronners, der Gott der Zeit, hält in der Hand ein Leporello-Bilderbuch, in dem die Tage einer aus dem anderen ins Gewesene zurückfallen und dabei ihre verborgene Rückseite, das unbewusst Gelebte, enthüllen. Mit ihr hat der Historiker es zu tun. Und von ihr gilt das Goethesche, es sei wie es wolle, es war doch so schön. Ist es unbillig, dem Historiker jenen Blick in das Antlitz der Dinge zuzumuten, der Schönheit noch in der tiefsten Entstellung sieht? Zitat Ende. Dass auch in diesen elendesten Räumen Menschen gelebt haben, diese mit ihrem Leben gleichsam durchdrängt, die Reflexe, die die engen Wohnungen in ihnen bahnten, in sich weitergetragen haben, das weiß Benjamin zu rühmen. Ist es aber nicht etwas Entsetzliches, dass Menschen so leben mussten? Gewiss, aber in diesem Entsetzlichen bleibt es das gelebte Leben, wie durch dicke Wollhandschuhe hindurch zu ergreifen. Schönheit in der Entstellung. Damit ergibt sich eine erste Antwort auf unsere Frage, wie gerade der von Depressionen gepeinigte, durch Untergänge stolpernde, dieses Licht auffangen und weitergeben konnte, das von Dingen ausgeht. Die Antwort lautet nämlich, das Strahlende kann eben der hervortreten lassen, der der tiefsten Melancholie verfallen ist. Denn was ist Melancholie? Nichts anderes als die Faszination durch Vergänglichkeit. Alles, was ist, ist immer schon im Fall. Der Brütende, der auffährt und sieht die Sonne in den Bäumen im Abendlicht, also das gibt es doch auch noch, das ist Benjamin. Dies Hinfällige, was er sieht, hat ihm, dem Fallenden, nichts voraus. Und so ergreift er es im Flug oder im Sturz. Gleich viel. Er gewährt ihm einen Augenblick Dasein in dem Seinigen. In inhaltlichem Sinn, auf die Geschichte bezogen, bedeutet das, dass auf jeden Fall der Vergänglichkeit preisgegebene leuchtet auf, eben vor dem Hintergrund des Einmal und Nie wieder. Von da aus entwickelt Benjamin sein Geschichtsparadox. Das längst Bekannte soll als eines auftreten, das einmal und nicht wieder noch einmal um das Dasein ringt. Jetzt, da wir es erblicken, durch einen Abgrund von Zeit von ihm getrennt. Eben dieses eigentümliche Haften am Konkreten, am Einzelding, hat nicht zuletzt zu dem erbitterten Streit um Benjamin geführt, auf den ich auch in der kleinen Anmerkung des Blattes eingehe. Drei Bedenklichkeiten begegnete Benjamin zu Lebzeiten und nach seinem Tod von Feind und Freund. Erstens, wie steht es mit der Theologie, auf die Benjamin sich beruft, so zum Beispiel gegenüber dem Schweizer Literaten Rüschner noch in den 30er Jahren? Ich habe nie anders denken können als in einem theologischen Sinn. Wie soll das mit dem Anspruch auf Materialismus zusammengehen? Zweitens, Benjamins Sprachphilosophie. Benjamin hat lange vor Habermas und Derrida und den anderen den berühmten Linguistik-Turn vollzogen, nämlich von der gesprochenen Sprache auszugehen. Nun besteht Habermas' Absage an historischen Materialismus ja gerade in der Losreißung der Kommunikation, der Sprache also, vom Handeln. Wie kann es dann bei Benjamin trotzdem Materialismus auf eben dieser sprachlichen Grundlage geben? Und drittens, auch dort, wo Benjamin sich ganz ausdrücklich auf Materialismus beruft, spricht er immer mit einem tatsächlich missverständlichen Ausdruck von seinem anthropologischen Materialismus. Gemeint ist damit einer, der sich ausschließlich auf den menschlichen Leib bezieht. Alles, was uns begegnet, muss auf unseren Leib und unsere Wirbelsäule einwirken und vollzieht sich in unserer Lebenszeit. Reicht diese zweifellos materialistische Beziehung auf den Körper aus, um die Gesamtheit der materiellen Vorgänge und Bedingtheiten zu ermessen, zum Beispiel die Naturgesetze, die materiell auch ohne Berührung mit unserem Leib gelten?